Auch die Templer haben diese Wikingerkarte gekannt. Es war nicht leicht, nicht einmal für einen Maranen, Zugang zur Tesoraria in Lissabon zu erlangen, wo der König von Portugal eifersüchtig seine geheimen Karten bewahrte. In jenen Jahren blühte die kartografische Spionage. Doch die Gegenrasse weiß sich zu helfen. Der unbekannte Marane mit zweifelhaftem Namen Christoph Kolumbus, Colombo oder wie er auch geheißen haben mag, heiratete im Jahre 1478 Philippa Moniz de Pestrello, eine Verwandte der königlichen Familie von Braganza und Lusignan, deren Bruder Kapitän in Erbfolge der Insel von Porto Santo in der Nähe Madeiras war. Sein Vater war ein Nachkomme der Templer. Somit richtete sich das Paar auf Porto Santo ein, denn Las Casas berichtet, dass Kolumbus auf diese kleine Insel zieht, weil Schiffe und Seeleute von verschiedenen Ländern dorthin kommen, so dass man wertvolle Nachrichten über neue Entdeckungen erhält. Außerdem sollte Kolumbus dort den Weg finden, wie er unentdeckt zur Tesoraria gelangen kann. Diese gesamte außergewöhnliche Information erscheint mit peinlicher Genauigkeit durch Jacques de Mayeux dargestellt in seinem bedeutenden Buch »Die geheime Geographie von Amerika vor Kolumbus«, womit er, genau wie mit seinen vorhergegangenen Werken, meisterhaft zum Kampf gegen die große Verschwörung oder große Mitschuld beiträgt. Sein darauffolgendes Buch, in Frankreich und Deutschland ziemlich verbreitet, doch hier und womöglich auch in Spanien unbekannt, weil es nicht übersetzt wurde, »Die Templer in Amerika«, wurde in Paris von Robert Laffont veröffentlicht. Auf dieses beziehen wir uns kurz, bevor wir mit unserer heldischen Rundreise durch die polaren Extreme fortfahren, auf der Suche nach dem letzten schützenden Aufenthaltsort der weißen Götter, unserer hyperboreischen Vorfahren. Weitere Beweise darüber kann man auch in Christoph Kolumbus und die Teilnahme der Juden an den spanischen und portugiesischen Entdeckungen von M. Kaiserling finden. Die Templer in Amerika. Diese Kapitel sind unter dem allgemeinen Titel »Der Kreuzzug gegen den Gral« mit einbezogen. Wenn sie weitere Untertitel tragen, geschieht es zur leichteren Darstellung und Lektüre. Schon Julius Evola erklärte mir, dass die Schriften und Legenden des Gral plötzlich verschwunden waren, nach der Zerstörung der Templer im 13. Jahrhundert. Genauso unvorhergesehen wie die Malereien in den Höhlen des Magdaleniens nach dem Untergang von Atlantis. Nicht nur die Legenden verschwanden, sondern auch der Gral. Er hat sich mit Parzival weit weg in einem geheimen westlichen Land, das Terra Ultra Oceanum, dem Land jenseits des Ozeans von Cosme Indico Pleiotis, in die hohle Erde, die innere Welt, aufgelöst. Dort, wohin die unsichtbaren Führer der Templer, der geheime Großmeister, der Doppelgänger, der Zwilling in der unsichtbaren Flotte, vielleicht im Wafeln oder im Kaleuche, aufbrachen. Das Geschehen gibt die mystische Reise der Hyperboreer wieder, die Verschwundenen des Nordpols und Grönlands vor vielen Zeitaltern. Die esoterischen Hitleristen werden in unseren Zeiten ähnliche Begebenheiten wiederholen und in Unterseebooten und in Vimanas zu den Oasen des anderen Pols, zur Antarktis und zur ersten Erde reisen. Die Templerflotte aus dem Hafen von La Rochelle flüchtete nicht nach Portugal wie die anderen Schiffe, die sich in den Mittelmeerhäfen befanden. Sie verschwand für immer, genauso wie die weit fortschrittlichen Unterseeboote U des Dritten Reiches. Das Verschwinden der Flotte, der Archive und des Schatzes ist ein weiteres großes Mysterium, das den Templerorden umgibt. Ein Mysterium ist auch sein Silbermarkt, ein Metall, das es in Europa nicht gab und welches dazu diente, den Bau von 80 gotischen Kathedralen und 70 kleineren Kirchen zu finanzieren. Während 200 Jahren überschwemmten die Templer ihre neuen Provinzen mit diesem Metall. Die gotische Bauweise ist auch eine geheime Kenntnis der Templer. Die Maße, die schöpferische Idee, die alchemistische Magie der Steine und Fenster, ihre Lage auf irdischen magnetischen Punkten entsprechen derselben nordisch-hyperboreischen Kenntnis der Lage der Dolmen und Menhire, wobei die Kathedrale einem Krummlech entspricht und die magische Akupunktur des Planeten wiederholt, um etwas zu vermeiden oder etwas Unbekanntes, aber Wesentliches wiederzugeben, ein magnetisches und psychisches Gleichgewicht, das die Erde mit dem Untergang von Atlantis verloren hatte. Viel ist darüber geschrieben worden. Man fand zum Beispiel das Verhältnis zwischen den Maßen der großen Pyramide und dem Chatre heraus. Louis Carpenter und Fulcanelli haben alles verfälscht, zugunsten der großen Verschwörung arbeitend. In Das Goldene Band haben wir dieses Thema behandelt und auch das der Templer. Hier wollen wir uns einzig auf die Beweise ihrer Existenz in Amerika vor Kolumbus beschränken. De Maillieu sagt uns, dass an dem großen Giebelfeld der Basilika von Madeleine, der Templerkirche von Vézelay im Burgund, Mitte des 12. Jahrhunderts eine Gruppe erscheint, die Christus umgibt. Ein Mann, eine Frau und ein Kind, alle mit großen Ohren. Der Mann ist mit Federn bekleidet, nach Art der mexikanischen Krieger, und trägt einen Wikingerhelm. Die Frau mit nacktem Oberkörper bedeckt diesen mit einer langen Tunika. Es sind Ohren-Indianer. Die Inkas besaßen diese seltsame Sitte, sich die Ohren lang zu ziehen. Kürzlich ist im Nationalarchiv von Frankreich das Siegel des Templerordens entdeckt worden, das von den Agenten Philipps des Schönen im Jahre 1307 beschlagnahmt worden war. Es befindet sich auf einem Dokument, womit ein unbekannter Würdenträger Anordnungen des Großmeisters weitergibt. Folgende Inschrift ist zu lesen: Secretum Templi, Geheimnis des Tempels, rings um eine menschliche Gestalt angeordnet, die mit einem kurzen Rock und einem Diadem aus Federn, wie sie die Rothäute und Azteken tragen, angetan ist. In der rechten Hand hält sie einen Bogen, darunter ist das Hakenkreuz mit gebogenen Balken, gleicher Art wie das der Wikinger von Skandinavien zu sehen. Im linken Hintergrund auf gleicher Höhe erscheint die Odal-Rune, die des Odin Wotan. Dieses Geheimnis war für die Templer so wichtig, sodass das Siegel einzig von dem unsichtbaren Großmeister einer unbekannten Hierarchie von Priesterkriegern höherer Grade als der des sichtbaren Großmeisters selbst benutzt werden durfte. Das Secretum Templi befand sich in Amerika, am anderen Pol, dem wahren Wohnort dieser geheimen und unsichtbaren Hierarchie. Die germanisch-dänischen Wikinger befanden sich seit dem 10. Jahrhundert in Mexiko und es wird einige Jahre in Anspruch genommen haben, bis nach Peru zu gelangen, wo sie die Zivilisation von Tiahuanaco wieder aufbauten. Wir haben bereits darüber berichtet. In Mexiko blieben sie nur 23 Jahre, während ihr Reich Tiahuanaco beinahe 300 Jahre währte und das der Inkas annähernd 2,5 Jahrhunderte. Das Reich von Tiahuanaco wurde durch die Araucaner im Jahre 1290 zerstört. Laut de Maillieu heißt Inka auf Norris, also auf Altdänisch, Nachkomme. Quetzalcoatl ging im Jahre 967 in Panuco an Land. Er war weiß, bärtig und blond. Mit den Jahren und Jahrhunderten wird er sich in eine doppelte Persönlichkeit, einerseits Krieger und religiöser Reformator, andererseits Gott, verwandeln. Er wird zum Morgenstern, der den baldigen Sonnenaufgang ankündigt. Er wird auch zum Abendstern, der das Verschwinden der Sonne anzeigt, das Nahen des Reiches der Nacht.